Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 6. Jena, den 22. September 1794. Verzeihen Sie, lieber Freund, dass Sie erst heute einen Brief von mir erhalten. Für den Inhalt werden Sie indes dabei gewinnen. Wenigstens habe ich gestern allerlei Neuigkeiten eingesammelt. Die schlimmste von allen ist nun zwar die, dass unser kleiner Junge nun wohl gewiß die Blattern nicht bekommt. Stark und Hufeland, die ihn beide gestern gesehen, kamen darin überein, dass so gut als gar keine Hoffnung vorhanden sei, obgleich die absolute Unmöglichkeit erst mit Mittwoch etwa eintritt. Auf alle Fälle aber, glaube ich, könnte die arme Lolo sicher mit Ende dieser oder dem Anfang künftiger Woche wieder herkommen, denn jene Möglichkeit ist, wie gesagt, äußerst klein. Dennoch sollen Sie bis Donnerstag mündliche oder schriftliche Nachricht durch mich erhalten. Freitag, als den Tag meiner Ankunft von W., habe ich mich ganz ruhig zu Hause verhalten. Sonntag früh besuchte ich Woltmann und Fichte. Bei dem ersteren fand ich eine reiche Ernte, von der ich nur wenig Ehren lesen will. Zuerst versicherte er, mich und sie oft fruchtlos besucht zu haben, und tut wenigstens, als wüsste er nichts von ihrem Musenalmanach. Dagegen hat er mir gesagt, dass nicht Reinhard, sondern Gotter mit Dietrich wegen Fortsetzung des Bürgerschen kontrahiert habe, und finde darin den Grund von seinem Stillschweigen auf den Antrag der Horen. Die Staufen erhalten sie nicht. Althof in Göttingen hat für gut befunden, sie mit mehreren anderen Sachen zum Besten des hinterlassenen bürgerschen Sohnes drucken zu lassen. Weh sagt freilich, dass das Geschenk ein wenig groß sei, indes hätte er nichts mehr machen können. Dafür arbeitet er jetzt die Geschichte der Grachen aus und denkt, sie im Laufe des Oktobers gewiß zu vollenden. Sie werden etwa 4 Bogen betragen, wenn er diesen Gegenstand mit viel Politik umgibt, kann er interessant werden. Indes ist dies bei dem Grundgesetz der Horen nur mit Feinheit und Behutsamkeit tunlich. Gelegentlich hörte ich auch, dass Bürger noch Gedichte von ihm gehabt hat. Diese lässt er sich jetzt aber zurückschicken, und ich zweifle nicht, dass er sie gerne damit bereichern wird. Mit Fichte habe ich interessant gesprochen, sehr viel auch über sie. Er erwartet von ihnen sehr viel für die Philosophie. Sie hätten, sagte er, jetzt ihr spekulatives Nachdenken fast nach allen Seiten hin gerichtet. Das Einzige, was noch mangle, sei Einheit. Diese Einheit sei zwar in ihrem Gefühl, aber noch nicht in ihrem System. Kämen sie dahin, und dies hinge allein von ihnen ab, so wäre von keinem anderen Kopf so viel und schlechterdings eine neue Epoche zu erwarten. Auch Goethe wünschte er für die Spekulation zu gewinnen. Sein Gefühl leite ihn zu richtig. Neulich, fuhr er fort, hat er mir mein System so bündig und klar dargelegt, dass ich's selbst nicht klarer hätte darstellen können. Sie kennen diese Manier. Ihre Mattisonsche Rezension hat er gelesen, aber in den Ferien wird er sie studieren. Dieser Strich bedeutet den Ton, mit dem er es sagte. Der D. Weißhuhn aus Schönrode, stellen Sie sich vor, ist schon seit 4 Wochen hier, und wir wissen es nicht. Er soll, wie mir Fichte sagte, erst etwas schreiben, was Ihnen vorgelegt werden, und ihn zu einem Mitarbeiter an den Horen legitimieren soll. Mir hat er einen Band Sinngedichte von ihm mitgegeben, denen ich den Geschmack nicht abgewinnen kann, das heißt den besten, denn die ganz scheußlichen erwähne ich nicht. Hart.